Ich will eine kurze Ergänzung, eine moderate Korrektur, wenn man so will, anbringen zu einem Begriff, den ich letzte Mal verwendet habe. Da muss man noch einiges zu sagen. Ich hatte Ihnen versucht zu erläutern, was der Begriff der Maya, M-A-Y-A oder M-A-J-A im Tantrismus bedeutet. Und es mag der Eindruck entstanden sein, dass Maya hier primär, fast ausschließlich, so viel wie Schein, Phantasmagorie bedeutet, also das, was nicht wirklich ist. Das ist bis zu einem gewissen Grade auch richtig, zeigt aber in der indischen Philosophie, in der Geschichte des indischen Geistes eine gewisse Veränderung, denn ursprünglich meint Maya die schöpferische Kraft, die das Universum hervorbringt, also in keiner Weise als etwas Scheinhaftes, Phantasmagorisches, sondern als etwas Wirkliches, eine wirkliche schöpferische Urkraft, die das Universum als ein wirkliches Universum hervorbringt. Und dann durchläuft dieser Begriff im Laufe der Jahrhunderte eine Bedeutungsverschiebung. Er verschiebt sich immer mehr in Richtung auf Schein. Und als ein solcher taucht er ja dann auch in großen Teilen des Buddhismus auf. Maya ist die Welt als Schein, die Welt als Traum, die Welt als Phantasmagorie, aus der es zu erwachen gelte. Also die eigentliche Wirklichkeit ist jenseits der Welt oder hinter der Welt. Und Maya ist nur Erscheinung. Mit Kant und dem deutschen Idealismus jetzt gesagt, die Welt der Erscheinungen. Sie kennen ja die berühmte Gegenüberstellung bei Kant in der Kritik der reinen Vernunft. Da gibt es die Welt der Erscheinung, das ist die empirische Realität, also die Realität unserer Sinne, unseres Intellektes und unserer Denk- und Anschauungsformen, also nach Kant auch Zeitraum, Kausalität, Substanz und so weiter. Und dahinter oder da drin, in Anführungszeichen, gibt es eine eigentliche, eine wahre, eine wirkliche Welt, die nennt Kant das Ding an sich, mit einem ja widersprüchlichen, schwierigen, viel diskutierten Begriff. Und die, meint er, können wir mittels der Vernunft, mittels des Denkens grundsätzlich nicht erreichen und erkennen. Das ist wichtig. Also diese Wirklichkeit, die eigentliche Wirklichkeit, meint Kant, sei auf ewig dem menschlichen Denken verschlossen. Er sagt das mit einer gewissen Einschränkung. Und das kann man dann so interpretieren, wie das auch einige Denker dann später getan haben, so zum Beispiel Schopenhauer, dass Kant nicht hat sagen wollen, dass die Wirklichkeit prinzipiell und grundsätzlich nicht erkennbar sei. So hat man ja Kant oft interpretiert. Dass wir also aus dem Spiegelkabinett unserer eigenen Projektionen niemals rauskommen können, sondern dass er nur gesagt habe, mittels des Denkens. Sodass ein Schlupfloch, wenn man so will, ein Weg bleibt oder konjunktivisch gesagt bliebe für eine andere Zugangsweise. Nicht Schopenhauer und andere haben das ja von dort her versucht und so kann man ja Kant auch in gewisser Weise spirituell interpretieren. Schopenhauer hat ja sogar ausdrücklich gesagt, das kantische Ding an sich, die kantische Erscheinung ist im Grunde das, was auch in der indischen Philosophie als Maya und als Brahm, Brahman, Brahman in Erscheinung tritt. Also das nur zuvor, es gibt beides, nochmal formelhaft gesagt, Maya als schöpferische Kraft und Maya als die Kraft der Illusion, also dessen, was nicht wirklich ist. Und die Wirklichkeitsfrage spielt ja im Tantrismus eine zentrale Rolle, auch im buddhistischen Tantrismus. Es ist nicht so, wie man häufig hören und lesen kann, dass auch der Buddhismus generell davon ausgeht, dass die Welt schlechthin Schein sei, schlechthin unwirklich, schlechthin ein kollektiver Traum. sie ist halb real. Sie ist und sie ist nicht. Und das ist für den Kontext hier auch des Tantrismus wichtig. Die Welt, wie wir sie mit unseren Sinnesorganen erfahren, die Welt, die wir denken können, die Welt, die wir begreifen können, ist halb real. Übrigens ein Begriff, der auch in der idealistischen Philosophie etwa bei Schelling auftaucht. Sie ist nicht vollständig Illusion, sie ist aber auch nicht vollständig Wirklichkeit. Sie changiert, sie fluktuiert zwischen Schein und Wirklichkeit. Das ist auch wichtig für diesen gesamten Zusammenhang, um den es in der Frage des Tantrismus geht. Auch im Tantrismus wird davon ausgegangen, dass die physisch-sinnliche Welt halbreal ist. Sie wird bejaht und gleichzeitig wird sie in der Bejahung und durch die Bejahung transzendiert. Das ist der wesentliche Unterschied zu dem eher asketisch-weltflüchtigen Weg, ich habe Ihnen das ja versucht zu erläutern, in dem ja die Grundprämisse im Mittelpunkt steht, die Welt muss verlassen werden, damit der Mensch seine Erlösung finden kann, damit der Mensch zu seinem eigentlichen, wahren, wirklichen Zustand kommen kann, müsse der Mensch die sinnlich-physische Welt verlassen, also Erlösung als eine Befreiung, als eine Herauslösung aus der physisch-sinnlichen Welt. Das wird im Tantrismus in der Form nicht bejaht. Im Tantrismus wird ausdrücklich gesagt, die Welt, wie sie sich unseren Sinnesorganen darstellt, ist als solche zu bejahen. Ich habe Ihnen ja das versucht, plausibel zu machen. Der Grundansatz von Tantra ist eine Bejahung. Aber eine Bejahung, die nicht bei dem Ja stehen bleibt, als ob es damit sein Bewenden hätte, sondern die das Ja auch wieder überschreitet zugunsten eines gleichsam zweiten, höheren Ja. Also ich bejahe die physisch-sinnliche Welt, einschließlich meiner Leiblichkeit, einschließlich meiner Sinnlichkeit, einschließlich meiner Sexualität, und das ist ja wichtig, gerade im Tantrismus, aber ich bleibe dabei nicht stehen, sondern ich gehe einen Schritt weiter, ich benutze das physisch-sinnliche, die eigene Leiblichkeit, als ein Vehikel, um auf eine andere Stufe zu kommen. Das ist ein wichtiger Punkt. Also Bejahung nicht um ihrer selbst willen. Und auch das habe ich ja, wenn ich es richtig im Kopf habe, Ihnen versucht auch darzustellen, dass etwa Sexualität ja nicht als sie selber, jedenfalls in den meisten tantrischen Strömungen, bejaht wird, sondern als ein Werkzeug, als ein Vehikel. Sie wird nicht verneint, aber sie wird auch nicht in einem, sagen wir mal, hedonistischen oder modernen psychologischen Sinne bejaht. Das ist wichtig, wenn man sich überlegt, was aus dem Tantrismus etwa in der westlichen Psychologie geworden ist. Mehr oder weniger eine Sexuallehre, fast ausschließlich eine Sexuallehre, in der es darum geht, den Geschlechtsverkehr möglichst lange und lustvoll durchzuführen. Das ist nicht das, was primär im Tantrismus damit verbunden war. Es ist eine Facette. Nur ist es verständlich, im Abendland ganz besonders, im Zuge der nun wahrlich neurotisierten Grundstruktur des Durchschnittsabendländers, dass er erst einmal versucht, natürlich hier diese neurotische Abspaltung von der Natur, von der Sinnlichkeit, von seinem eigenen Körper, seinem Leib zu überwinden. Vollkommen verständlich, sozusagen das Normalste von der Welt, dass dieser Aspekt erstmal Tantra populär gemacht hat. In sekundär nur die Philosophie, die Kosmologie, die Vorstellung vom Weltall, vom Werden der Welt, von der Kosmogenesis, der Entstehung des Kosmos. Das kommt sekundär, vielleicht sogar nur tertiär, ins Spiel. Also das zuvor nochmal in Erinnerung gerufen. Ich will nochmal einen zweiten Gesichtspunkt nennen, den ich ausgeführt habe. Im Tantrismus geht man davon aus, dass in jedem noch so winzigen Holon oder in jeder winzigen Einheit der Welt das Ganze nicht nur symbolisch, gleichsam repräsentativ vorhanden ist, sondern wirklich. Das kennt man ja zum Teil aus Gedanken, etwa im Zusammenhang mit der Holographie, also dass im Teil das Ganze tatsächlich vorhanden ist. Also nicht nur symbolisch, metaphorisch, repräsentativ. Also in jedem Teil ist das Ganze vorhanden. Das haben Sie zum Teil ja in der abendländischen Philosophie, wenn man da jetzt mal die Brücke schlagen möchte, in der Monadenlehre. Nicht? Einmal bei Giordano Bruno taucht das auf im späten 16. Jahrhundert, wo die Monade als eine Ureinheit gilt, in der sich der Kosmos als Ganzes spiegelt und in dem in gewisser Weise der Kosmos auch präsent ist. Und bei Leibniz, obwohl es bei Leibniz eine etwas andere Bedeutung hat als bei Giordano Bruno, aber die Monadenlehre auch bei Goethe und anderen, spiegelt ein bisschen was von diesem Grundgedanken. Die Monas, Monas ist ja die Einheit, aus der die Vielheit erwächst. Insofern ist die tantrische Philosophie eine Lehre des Entstehens der Vielheit aus der Einheit. Und über die Erfahrung des eigenen Leibes, nicht theoretisch, intellektuell. Das ist zentral wichtig. Ich möchte das nochmal hier betonen. Tantra ist keine Philosophie, kein, in dem engeren abendländischen Sinne, kein Konstrukt über die Welt, sondern Tantra ist primär eine Sache der Empirie, der Erfahrung. Tantra ist ein System der Empirie, ein hochkomplexes, hochsubtiles System, mittels dessen man in die Lage gesetzt werden soll, die feinstofflichen Energien im Körper zu kanalisieren über bestimmte Bildvisualisierungen und andere Praktiken, um auf diese Weise die Einheit erfahrbar zu machen. Das ist wichtig, weil man sehr schnell geneigt ist, und auch manche der Autoren, die über Tantra schreiben, sind sehr schnell geneigt, nun Parallelen zu ziehen zwischen dieser tantrischen Grunderfahrung und westlich modernen, zum Teil auch physikalisch-kosmologischen Modellen. Das ist ein Riesenunterschied. Es ist ein, wenn in einigen tantrischen Überlieferungen gesagt wird, dass der Raum mehrere Dimensionen hätte, dann hat das überhaupt nichts zu tun mit einer mathematischen Konstruktion, mit einem Konstrukt, mit ganz bestimmten Messverfahren, mit ganz bestimmten Zuordnungen zu hochabstrakten Gleichungen. Das wäre ein Missverständnis. Es geht in erster Linie um eine existenzielle Erfahrung. Das ist wichtig, weil auch Mokkayi, den ich ja angeführt habe in seinem Buch, das habe ich ja auch schon sozusagen wohlwollend kritisch angemerkt, keine Gelegenheit auslässt, in dem Buch Die Welt als die Welt des Tantra in Bild und Deutung, nun die moderne Kosmologie, die moderne Physik heranzuziehen, in dem Sinne, was damals vermutet worden ist, das wüssten wir oder wissen wir heute. Also davon kann so keine Rede sein. Es geht um eine existenzielle Geschichte, um eine existenzielle Erfahrung. Auf der anderen Seite geht es primär erst einmal um rationale, um hochintellektuelle Konstrukte. Das wäre wichtig, oder das ist wichtig, wenn man diesen Unterschied erst einmal im Auge behält. Nun, ein wichtiger Aspekt im Tantrismus ist die Kosmogonie oder Kosmogenese, wie man auch sagen kann. Und ich will mal ausgehend von einem zentralen Abschnitt aus diesem Buch von Mokkayi, Die Welt des Tantra in Bild und Deutung, Ihnen versuchen, ein bisschen was zu erläutern von dieser Kosmogenese. Ich habe das übrigens recherchiert, das Buch ist nicht mehr erhältlich im Buchhandel. Entgegen dem, was einige gesagt haben, leider nicht. Es gibt im Moment nichts Vergleichbares. Und es ist schade, bedauerlich, aber man muss gucken, dass man es vielleicht irgendwie antiquarisch bekommt. Also es ist nicht mehr zu erhalten. Mokkayi schreibt in einem großen Abschnitt über Kosmogenese auf eine sehr differenzierte Weise, wie nach tantrischer Grundüberzeugung der Kosmos, das Universum, die Welt entstanden ist. Und er fängt an mit dem Schlüssel- und Zentralbegriff der generell wichtig ist, mit dem Begriff Akasha. Nun ist Akasha, lass mal anschreiben. Ist Akasha ja in der abendländischen, sag ich mal, Esoterik behaftet mit bestimmten Bedeutungen, etwa wenn Sie an die sogenannte Akasha-Chronik denken, etwa in der Theosophie oder in der Anthroposophie Rudolf Steiners und anderen, überhaupt in der gesamten Esoterik spielt die Akasha-Chronik eine große Rolle. Akasha im ursprünglichen Sinne meint zunächst einmal so viel wie Strahlung, wobei diese Strahlung, und das ist schon mal hochinteressant, ontologisch gleichgesetzt wird mit dem Raum. In der buddhistischen Philosophie und in den tantrisch-existenziellen Überlegungen und Praktiken über die Erfahrung von Welt spielt der Impuls eine große Rolle, dass alle Dinge aus dem Raum erwachsen und wieder in den Raum zurückfließen. Manche Autoren benutzen in dem Kontext dann den Begriff Äther. Also der Äther als eine feinststoffliche Substanz im Raum oder als Raum wird dann mit Akasha gleichgesetzt und alle sinnlich-physischen Manifestationen in abgestufter Dichte bringen dann die physisch-sinnliche Welt hervor. Also Akasha, das Feinststoffliche, in gewisser Weise der Raum selber und dann in zunehmender Verdichtung in einem sehr komplizierten, oder besser gesagt komplexen System, landet man dann irgendwo bei der Materie, bei der sinnlich-physischen Materie, die auch empirisch dann messbar ist. Also Akasha als das Grundelement, obwohl da all diese Begriffe es im Grunde genommen nicht treffen. Dann heißt es hier, dass sich aus diesem Urgrund, aus diesem Akasha, aus dieser Urstrahlung, wenn man so will, sich drei Grundelemente der Wirklichkeit herausbilden. Die werden gleichsam, wenn man so will, herausgewirbelt aus dem Raum, aus dem Vakuum von mir aus, herausgewirbelt und konstellieren sich nun in der Welt und als Welt immer wieder und letztlich unendlich differenziert neu. Das sind die sogenannten Gunas. Gunas. Das sind drei Grundelemente der Wirklichkeit, die man in ganz, man findet diese Dreiheit in ganz vielen Philosophien und auch esoterischen Überlieferungen in aller Welt. Das berühmteste Beispiel ist das christliche Trinität, aber man findet triadische Grundvorstellungen genauso in der asiatischen Philosophie und Spiritualität, etwa im tibetisch-tantrischen Buddhismus, in der Lehre von den, Trikayas, der Dreikörperlehre im tantrischen Buddhismus, da kann ich nachher noch was zu sagen, das möchte ich jetzt nur en passant erwähnen, Dharmakaya, Sambhogakaya und Nirmanakaya, also eine dreifach abgestufte Grundordnung der Welt. Also diese drei Gunas werden hier als Grundqualitäten oder manchmal auch als Grundsubstanzen bezeichnet, als Grundformen, das ist uneinheitlich. Es ist ohnehin schwierig. Das hat ja schon das vielleicht verdeutlicht, was ich über Akasha gesagt habe, diese Begriffe so zu übersetzen, dass ein moderner Abendländer wirklich versteht, was gemeint ist. Denn alle Begriffe sind im Grunde genommen oder müssen, wenn wir sie denn verstehen sollen, ja in gewisser Weise transponiert werden. Aus einem ganz anderen Kulturraum, aus einer ganz anderen Erlebnis- und Erfahrungswelt. Also mit ganz großen Abstrichen kann man sagen, Qualität für Gunas. Es gibt also drei Gunas, drei Grundqualitäten oder drei Grundsubstanzen. Und diese drei Qualitäten werden folgendermaßen bezeichnet. Das eine ist Sattva. Ja, bekannt in dem Wort, taucht im Wort Bodhisattva auf. Dann Rajas. Das soll ja ein J sein. Rajas. Und Tamas. Und hier kann man eine ganz interessante Parallele sehen, auch zu der Trikaya-Lehre, als diese drei Elemente, Sattva, Rajas, Tamas, also muss natürlich entweder alles klein oder alles groß, das muss natürlich hier genau genommen klein geschrieben werden, oder man schreibt alle Begriffe dann europäisiert groß, also Sattva, Rajas und Tamas, dass diese Begriffe eine Abstufung bedeuten, sozusagen ein zunehmend gröber und dichter und grobstofflicher werden. Mit Tamas ist man dann in der Materie gelandet, in der greifbaren, fühlbaren, schmeckbaren, riechbaren Materie. Sattva heißt es hier, sei die Essenz oder Substanz, Qualität der Intelligenz, letztlich Bewusstsein. Also könnte man ganz vereinfacht sagen, mit allen Relativierungen, die ich ja schon angedeutet habe, man muss das jetzt aber auch nicht zu weit treiben mit diesen Relativierungen, sonst kommt man da überhaupt nicht mehr auf den Begriff, könnte man sagen Bewusstsein. Also mit allen Einschränkungen. Ein Prinzip von Geist, von Bewusstsein, auch von Manifestation von Bewusstsein, also ein Grundelement der Welt, ist Bewusstsein. Nun ist es müßig, auch nur den Versuch zu machen, nicht nur in der abendländischen, nicht nur in der asiatischen Spiritualität und Philosophie, auch übrigens in der europäischen Philosophie, genau zu definieren, was Bewusstsein ist. Das ist unmöglich. Es gibt 1000 Definitionen dessen, was Bewusstsein ist. Man kann sich dem annähern. Es ist kaum möglich. Deswegen ist die Frage, was meint denn hier genau dieser Begriff Sattva gleich Bewusstsein? Was ist denn dieses Bewusstsein? Das ist schwer, fast unmöglich auf einen zirkelfreien Begriff zu bringen. Schon deswegen nicht, weil, wenn ich das mal erkenntnistheoretisch allgemein sagen darf, ja, Bewusstsein, weil wir selber Bewusstseinswesen sind, wir selber leben und wirken und denken ja im Fluidum von Bewusstsein, wir können ja gar nicht das Bewusstsein rausnehmen und wir können vielleicht überhaupt gar nicht in die ontologische Tiefe dessen hineinsteigen, was Bewusstsein ist. Also Bewusstsein ist ein Element. Das zweite Element, was auftaucht im Tantrischen, ist ebenfalls schwer zu übersetzen. In einigen Büchern taucht das auf als Energie. Natürlich ein etwas modischer Begriff. Heute soll ja alles Energie sein. Und das hat ja den Begriff leider entwertet, so längst abgelöst von dem, was die Physik als Energie bezeichnet. Energie ist ja ein Universalbegriff geworden für jedwedes, was nicht im grobstofflichen Sinne materiell ist. Für Vibration, für Schwingung, für feinstoffliche Substanz, für Aura, für sonst was alles. Also Energie transportiert als Begriff nicht mehr viel, sage ich mal, obwohl es ein unverzichtbarer Begriff ist. Wir haben keinen Äquivalenzbegriff, den man dafür nehmen könnte. Manchmal wird auch gesagt, es sei Bewegung oder Kraft. Natürlich auch Begriffe, die in der abendländischen Denkentwicklung eine gewisse Rolle gespielt haben. Ich muss das jetzt nicht im Einzelnen erläutern, ich will das im Wintersemester nochmal Ihnen versuchen zu zeigen. Kraft ist natürlich ein schwieriger in der ganzen Denktradition, insbesondere durch Newton geprägter Begriff. Auch Bewegung, Kraft als Ursache von Bewegung und so weiter. Und Tamas dann im weiten Sinne einfach als Materie. Zum Teil wird das auch übersetzt in den Büchern als Masse oder auch als Trägheit. Da kann man sich dann bis zu einem gewissen Grade etwas vorstellen, dass also aus dem reinen Bewusstsein eine Verdichtung erfolgt als Energie, als Bewegung, als Kraft, manchmal einfach verstanden als Klang. Es gibt in der indischen Philosophie eine hochkomplizierte Klang, komplexe Klangphilosophie, wobei der Klang dasjenige ist, was die Brücke darstellt zwischen dem Ur- und Grundbewusstsein und der Materie, also Schwingung. Klang. Tamas, die Substanz der Materie als Masse oder Trägheit den gegensätzlichen Kräften Widerstand bietet. Also hier Masse, Trägheit, also physikalischer Begriff hier, Vis inertia, Trägheitskraft bei Newton. Also auf jeden Fall eine Stufenfolge zunehmender Verdichtung. Man könnte vielleicht auch mit, wenn man das liebt und wenn man das möchte, wenn man meint, dass man da mehr begreift, könnte man auch sagen, hier wäre vielleicht das Wort Information einzusetzen. Eventuell. Sattva wäre dann so etwas wie Information. Also diese Sattva-Schicht informiert diese energetische Schicht, diese Kraftschicht. Also wäre eine Prägeform für die Energie. Wenn man das so möchte, dann könnte man auch mit Aristoteles sagen, anders eine andere Möglichkeit, das ist die Substanz und das wäre dann die Form. Nicht? Dann wäre das die Intellektie, obwohl ja genau genommen das bei Aristoteles etwas anders gebaut ist. Auf jeden Fall ist es schwierig, nun Begriffe zu finden. Alle Begriffe sind vorbelastet, haben ihre eigene Tradition. Ich glaube aber, dass es im Grundlegenden verständlich ist, was gemeint ist. Also, die Welt, so wird im Tantrismus gesagt, erwächst aus einem sehr subtilen, sehr differenzierten Wechselspiel von drei Grundelementen, Sattva, Rajas und Tamas, und manifestiert sich irgendwann als physisch-sinnliche Welt. Und nun kommt der entscheidende Punkt. Die Aufgabe der tantrischen Bewusstseinspraxis und der Praxis mit dem im Umgang mit den feinstofflichen Energien ist, diesen Prozess umzukehren. Das heißt, in diese Richtung zu gehen. Das ist letztlich der tantrische Prozess. Also was sich in der Welt manifestiert hat, bis hin zur Materie, wird nun in die entgegengesetzte Richtung getrieben, wenn man so will. Es geht um einen Aufstieg, wenn man das so nennen will, könnte man so nennen. All diese Begriffe sind schwierig und auch ungenau. Man könnte ja sagen, es ist so eine Art Involution, Abstieg, in Anführungszeichen, und das wäre dann eine Art Evolution, Aufstieg. Also der Abstieg in die, Anführungszeichen, der Abstieg in die grobstoffliche Materie wird im tantrischen, feinstofflichen Bewusstseinsprozess im Umgang mit den Energien des Leibes in diese Richtung getrieben. Das heißt, der Tantriker benutzt die Konstellierung dieser Elemente, um letztlich wieder zum Ursprung vorzustoßen, der in der Materie immer vorhanden ist. Das habe ich ja gesagt. Diese Schicht hier, diese grobstofflich-materielle Schicht, ist immer in jedem Augenblick bestimmt von der Grund- und Ureinheit. Sie kann oder könnte keinen Moment existieren ohne diesen Rückbezug auf die Grundeinheit. Also in jedem Teil spiegelt sich das Ganze. Also der tantrische Prozess ist ein Prozess des Aufstiegs in immer verfeinertere Bewusstseinszustände. Ich sage es nochmal, es geht hier um ein existenzielles, um ein eminent praktisch empirisches Verfahren. Nicht in erster Linie um eine intellektuelle Konstruktion. Natürlich kann man sagen, es ist ja eine Konstruktion. Denn man könnte ja auch andere Begriffe wählen, es gibt auch andere Traditionen, da werden vollkommen andere Begriffe verwendet. Und warum muss es denn diese Dreiteilung sein? Jetzt mal ein Wort zu dem Parallelphänomen des Tantrismus im Buddhismus. Ich muss vielleicht noch sagen, weil das geschichtlich interessant ist, ich glaube, ich habe es gesagt. Wenn nicht, sage ich es nochmal. Der Buddhismus ist ja in seiner Grund- und Ursprungsrichtung eine Lehre gewesen der Weltabkehr. Vollkommen ohne jede Einschränkung. Der Buddha verlässt die Welt, er verlässt die Gesellschaft, er verlässt seine Frau, sein Kind, die sozialen Bezüge, um in einem Alleingang, um als einsamer Asket für sich ganz alleine die Erleuchtung zu erlangen. Ohne Einschränkungen, muss man das sagen. Später haben dann die Tantriker versucht, das umzubauen, umzuinterpretieren, um diesen weltflüchtigen Charakter irgendwie abzumildern. Aber was ihr von den alten buddhistischen Texten kennt, kann man ziemlich sicher sagen, da ist nichts abzumildern. Der buddhistische Weg als ein mittlerer Weg, als der ja immer hingestellt wird, meint zwar die Vermeidung der Extreme, das heißt Körperkasteiung, was Buddha selber ja auch jahrelang betrieben hat, bis zum wenig Essen, wenig Schlafen im Körper, also bis aufs Äußerste peinigen und quälen. Dies Extrem soll vermieden werden. Genauso das hedonistische Wohlleben, das einseitige ausgerichtet sein auf sinnlichen Genuss. Und der sogenannte mittlere Weg ist auch ein asketischer Weg. Das wird oft missverstanden. Ist auch ein asketischer Weg, nur eben ein asketischer Weg, der das Extrem vermeidet, der Sinnenabtötung. Aber Sexualität im mönchischen Weg in der Frühzeit wird nicht zugelassen. Und es bedurfte eines langen, mühevollen Prozesses, ehe dann im tantrisch-tibetischen Buddhismus, vorher schon im Tantrismus, Elemente des Tantrischen, der Bejahung von Sexualität überhaupt Eingang gefunden haben im Buddhismus. Wann das der Fall war, wissen wir nicht. Die Quellenlage ist dunkel. Ich habe das, glaube ich, auch schon mal gesagt. Das geht ins 5., 6. Jahrhundert zurück. Zunächst entstand das in Indien. Da muss es eine Verbindung gegeben haben, dieser tantrischen, auch Sexualpraktiken, allmählich mit hinduistischen und dann vor allem ja buddhistischen Zusammenhängen, sodass man heute im tantrisch-tibetischen Buddhismus die geschlechtliche Vereinigung mehr oder weniger als eine feinstofflich-symbolische betrachtet und das direkte Ausleben der Sexualität eher die Ausnahme ist, jedenfalls was die mönchische Haupttradition anlangt. Hier gibt es also drei Ebenen, ich nenne nochmal die drei Begriffe, weil ich sie vorhin genannt habe, will ich sie wenigstens anschreiben, dass sie das nicht einfach so jetzt unter den Tisch fällt. Da gibt es die oberste Ebene, die wird genannt Dharmakaya. Da steckt der Begriff Dharma drin, Weg, Wahrheit, Gesetz, auch einfach Lehre, manchmal auch die Dharmas als Seinselemente, also Dharma, Kaya, ist die feinste Form, wenn man so will. Dann kommt Sambhoga Kaya. Sambhoga Kaya. Das ist schwer zu übersetzen. Das ist diese Sambhoga Kaya ist eine Zwischenebene zwischen dem reinen Geist und der physischen Materie. Es ist eine Erscheinungsebene. Manchmal wird es auch gesagt, es sei so Seligkeitsformen, also feinstoffliche Formen des Materiellen. Also der meditierende Tantriker, der zum Beispiel ein ganzes Ensemble von Bodhisattvas imaginiert oder visualisiert, so wird gesagt in der Tradition, visualisiert diese im sogenannten Sambhogakaya. Und dann ist die körperliche Stufe Nirmanakaya. Nirmanakaya. Das ist nicht Nirvanakaya, sondern wirklich so Nirmanakaya. Damit ist das die sinnliche Manifestation gemeint. Manchmal wird noch eine vierte Stufe darüber gesetzt, diese drei Stufen, also Nirmana Kaya, die sinnliche Leiblichkeit, mit der wir uns zunächst einmal, oder in der wir uns zunächst einmal alle begegnen, Sambhoga Kaya, könnte man, wenn man hier das jetzt in Parallele setzt, und ich habe es so an die Tafel geschrieben, dass es vielleicht ein bisschen nahe liegt, obwohl es ein anderes Denksystem ist, muss man dazu sagen, das kann man nicht unbedingt parallelisieren, könnte man dann sagen, es ist eine mittlere Ebene, eine Art von Energieebene. Und Dharmakaya ist dann die reine Bewusstseinsebene, auch als Bodhisattva. Das hat man ja in ganz vielen Traditionen auch, dass die mittlere Ebene die Energieebene ist. Im Chinesischen das Qi. Die Qi-Ebene ist die Energieebene, die zwischen Körper und Geist vermittelt. Also, und die feinstoffliche Arbeit, wenn man das so nennen will, mit den Körperenergien im Tantrismus, bezieht sich primär auf die mittlere Ebene, auf diese energetische Ebene. Obwohl, auch das habe ich ja immer wieder versucht zu erläutern, das Ganze eine Bewusstseinslehre ist. Das muss man immer wieder betonen. Es geht um Bewusstsein. Es geht nichts darum, diese Ebene in gewisser Weise absolut zu setzen und sie ins Zentrum zu rücken, sondern diese Ebene hat nur einen Instrumentalcharakter. Es geht letztlich um Sattva, es geht letztlich um Bewusstsein. Insofern ist Tantrismus eine Bewusstseinslehre, eine ungeheuer subtile und auch schwierige, komplexe Lehre im Umgang mit den Energien. Und das ist in der Form therapeutisch, westlich therapeutisch nicht umsetzbar. Da soll man sich überhaupt keine Illusionen hingeben. Also was angeboten wird in der weiträumigen Therapieszene und Tantra, hat mit diesen spezifischen und sehr subtilen Bewusstseinsenergien wenig zu tun. Das ist eine ganz andere Ebene. Das heißt nicht, dass die Arbeit mit dieser Energieebene, also der mittleren Ebene, in irgendeiner Form nicht richtig wäre oder dass sie nicht praktiziert werden sollte. Bloß im traditionellen Sinne ist das nicht das, was als Tantra bezeichnet wird oder als Tantra gilt. Also die therapeutische Ebene ist nicht primär eine Bewusstseinsebene. Das muss man einfach sagen. Also wenn die vielen Bücher auch hier auf dem Markt sind über Tantra, dann behandeln das natürlich immer hin und wieder. Das ist klar, so doch gesagt. Bewusstsein muss sich verfeinern in einer bestimmten Form der Intensivierung der sexuellen Energien. Steigt dann auch das Bewusstsein. Aber die meisten sind daran erst einmal sekundär nur interessiert, aus naheliegenden Gründen. Ich habe das ja angedeutet, ich meine das nicht arrogant von oben herab. Das würde mir vollkommen fernliegen, aber es ist einfach so. Da gibt es eher einen therapeutischen Aspekt. Die Arbeit mit diesen Energien ist einfach sinnvoll, um die Neurose, unter der wir alle mehr oder weniger leiden seit Jahrhunderten, zu überwinden. Das heißt nicht, dass es diese Neurosen in Asien nicht gäbe. Auch das habe ich ja angedeutet. Wir wissen nur nicht genau, ob es sinnvoll ist, und ich würde da eher bezweifeln, ob das sinnvoll ist, moderne psychologische Kategorien da hineinzutragen. Nicht, wenn man diese Rituale liest, dann könnte man sich ja fragen, was bedeutet das dann konkret für die Menschen psychologisch, so ganz modern gefragt. Das kann man nur mit großen Einfällen so fragen. Das sind ganz andere kulturelle, bewusstseinsmäßige Zusammenhänge. Da greifen diese Fragen nicht. Oder nicht primär. Nicht, wie es genauso, was ich ja oft sage, unsinnig ist, wenn man irgendwelche Persönlichkeiten in der Vergangenheit, ob das nun Luther ist oder wer auch immer, sozusagen auf die Psychoanalytiker-Couch legt und nun ganz moderne Fragen an diese Menschen stellt. Ja, das geht nur mit ganz großen Einschränkungen. Und diese ganz modernen psychoanalytischen, psychologischen Fragen kann man stellen, aber man wird nicht sehr weit kommen, glaube ich. Man muss das einfach auf sich beruhen lassen. Man muss das auch phänomenologisch einfach betrachten, das sind andere Bewusstseinsprägungen außerhalb der normalen Psychologie. Und da liegt genau der entscheidende Punkt bei dem Tantrismus. Wenn jetzt ein Westler aus vollkommen verständlichen Gründen seine neurotisierte Sexualität heilen möchte, was ja das ja wirklich wahrlich verständlich ist, dann wird er wahrscheinlich große Schwierigkeiten haben, erst einmal in diese Bewusstseinsebenen aus einem ganz anderen kulturellen Kontext wirklich reinzukommen. Das muss man einfach sagen. Ich möchte das gerne noch zu Ende führen. Man muss das mit aller großer Behutsamkeit betrachten. Was immer man adaptiert, muss man ja in die eigene Bewusstseinsstruktur einbauen. Sonst bleibt es ein Fremdkörper. Das gilt ja generell, wenn ein Westler, wenn ein Abendländer aus dem asiatischen Kulturbereich Dinge übernimmt, dann ist es eine eigene, oft sehr schwierige Bewusstseinsarbeit, das wirklich in den eigenen Kontext zu integrieren, dass es nicht ein Fremdkörper bleibt, ein exotischer Fremdkörper. Und das ist schwierig. Ich habe jetzt gerade die Hälfte ungefähr, hier gerade auf 7. Machen wir mal eine kleine Pause, vielleicht maximal 10 Minuten. Dass mir ein Tippfehler unterlaufen ist, der vielleicht einiges erläutern zu diesem Winterplan. Vielleicht habe ich sogar dann die endgültige Fassung. Ich habe noch nicht das geklärt mit dem Gastreferenten Johannes Heinrichs. Wir haben noch nicht telefoniert. Ich weiß nicht, ob das bleiben kann mit dem Termin. Ich möchte ihn gerne haben. Und ich bin mir noch nicht ganz sicher, mit dem Termin nach der Jahreswende, ob das dann doch der 3. Januar ist oder ob der 3. Januar nicht zu früh ist. Ich habe das orientiert an den offiziellen Schulferien, die, glaube ich, am Montag, den 2. Januar wieder, also die Schule fängt am Montag, den 2. Januar wieder an, und da habe ich dann den 3. Januar eingetragen. Es mag sein, dass das zu früh ist, dann würde ich das noch ändern auf den 10. Januar und vielleicht noch dann in den Februar hineingehen. Also das möchte ich mal mit einem gewissen Fragezeichen noch versehen. Zu den Themen sage ich jetzt nichts. Ich werde mich dazu noch äußern. Nächste Mal. In der Pause hat noch jemand und hat in gewisser Weise eine Frage gestellt oder auch das beanstandet, dass ich allzu pauschal gesagt hätte, dass es eine Art kollektive Neurose gäbe, etwa im Abendland, und dass ich dann noch gesagt habe, man könne unsere modernen Vorstellungen von Neurose nicht in den asiatischen Kulturraum übertragen. Ich habe das erst einmal ohne eine nähere, ohne eine differenziertere Begründung so hingestellt. In der Tat bin ich der Auffassung, ich will gar keinen Zweifel daran lassen, ich habe es auch verschiedentlich immer wieder gesagt, dass im Abendland eine Art kollektive Neurose herrscht. Das heißt nicht, dass jedes einzelne Individuum nun neurotisch wäre. Das ist damit nicht gemeint. Es ist eher eine Grundneurose, eine kollektive Grundneurose, die sich für meine Interpretation, mal ganz vorsichtig gesagt, auch manifestiert in der ökologischen Krise. Also ich interpretiere die ökologische Krise als die Manifestation einer kollektiven Neurose. In dem Buch, was auf dem Literaturverzeichnis drauf ist, was im September erscheint, ist das eine der wesentlichen Thesen, die ich auch versuche zu begründen, mit Hinweisen, wie man eventuell diese Neurose überwinden könnte. Also Neurose heißt ja Abspaltung, und ich meine, dass das abendländische Bewusstsein sich in gewisser Weise abgespalten hat. Ob das unvermeidbar war oder nicht, wahrscheinlich war es unvermeidbar bis zu einem gewissen Punkt, ist jetzt gar nicht die Frage. Es geht ja nicht darum zu sagen, das hätte alles nicht passieren sollen und man hätte es vermeiden können. Wer will das entscheiden? Das weiß ich auch nicht. Insofern ist es nicht moralisch gemeint, sondern eher phänomenologisch im Sinne einer Abspaltung des Bewusstseins von dem eigenen Quellgrund der Existenz auf der Erde im Kosmos. Und diese Abspaltung zeigt sich, manifestiert sich, bekundet sich in einem bewusst-unbewussten Ausrottungsfeldzug, der sich über die Erde hinzieht. Also was Rudolf Barrow die Logik der Selbstausrottung genannt hat. So meine ich das mit der Neurose. Das wäre eine eigene Vorlesung, diesen Neurose-Begriff noch genauer zu untersuchen. Jung zum Beispiel hat, C.G. Jung hat die Neurose so interpretiert als eine Abspaltung. Also eine Abspaltung von der Wirklichkeit. Ich habe hier einen Begriff an die Tafel geschrieben, Purushakara Yantra. Dass der Mensch als Repräsentant dieser Einheit quasi die Ebenen oder Stockwerke dieser Welt hier vergröbert in drei Stufen eingeteilt in sich trägt. Es gibt Systeme mit 4, mit 5, mit 7, mit 12 und mehr Stufen. Und der Mensch trägt diese Stufen in sich, wie der Mensch eben, wenn er von der Selbstwahrnehmung ausgeht, natürlich auch Materie ist. Natürlich Energie hat, was immer das jetzt bedeuten mag. Man könnte hier ansetzen jetzt Lebensenergie. Das ist ja ein wesentliches Thema in diesem Semester gewesen. Ich will das dann ja in einer Woche nochmal alles bündeln und versuchen zusammenzufassen und weiterzuführen. Also Lebensenergie könnte man hier sagen, homöopathisch könnte man das sagen. Man könnte es auch von anderen Grundansätzen aus sagen, Lebensenergie. Dass es ihn eigentlich in einem fundamentalen vitalen Sinne lebendig sein lässt. Und Bewusstsein. Und zwar Bewusstsein als Ich-Bewusstsein, der Mensch, der ein Ich hat, und auch als Bewusstsein von universellen Ordnungszusammenhängen. Auch das sage ich immer wieder, das muss man bedenken, der Mensch berücksichtigen, wenn man von Bewusstsein redet, dass alles ichhafte Bewusstsein immer gleichzeitig Anteil hat an einem universalen Geist, was Hegel so formuliert hat, das Subjekt, die Substanz muss Subjekt werden, nicht berühmte Formel bei Hegel. Also die Verbewusstung, wenn man so will, dieser Substanz der Welt. Also die Möglichkeit hat man. Wenn man die nicht hätte, können wir uns alle nicht verständigen. Dann könnte es keine Wissenschaft geben, dann könnte es keine Mathematik geben, keine Geometrie, dann könnte es keine Logik geben. Das alles setzt immer voraus, dass es eine für alle gültige Geistschicht gibt. Sonst könnte man überhaupt nicht miteinander kommunizieren. Sonst könnte man auch gar keine Argumente austauschen. Denn wenn, selbst wenn zwei Menschen vollkommen verschiedener Auffassung sind, sofern sie überhaupt argumentieren, bewegen sie sich auf, in gewisser Weise auf einer logischen Ebene. Und diese logische Ebene ist universal. Wenn sie das nicht wäre, wäre eine Verständigung vollkommen unmöglich. Man kann natürlich sagen, die arische Logik muss ja nicht die Logik der Erde sein, muss nicht die Logik der Biosphäre sein, muss nicht die Logik des Kosmos sein. Sicherlich nicht. Das kann man wahrscheinlich so absolut nicht sagen. Aber es muss eine Schicht Wirklichkeit damit berührt sein. Nach allem, was man mit aller Zurückhaltung sagen kann. Also das ist wichtig. Bewusstsein meint also immer das Ich-Bewusstsein und meint den Anteil des Ich-Bewusstseins an, wenn man so will, einem medialen Logos, wie das Johannes Heinrichs das nennt. Medialer Logos heißt einfach ein alles durchwaltenden und durchwirkenden Geist, objektiven Geist, wie die Idealisten es genannt haben. Ne? Also objektiver Geist, subjektiver Geist, objektiver Geist. Weiß ist hier dran. Wenn wir nur Ich-Wesen wären, würden wir niemals aus dem Käfig, aus dem Gefängnis unserer eigenen Projektion rauskommen können. Da ist ja überhaupt die Chance, dass sowas wie Erkenntnis möglich ist. Und wenn dieses Bewusstsein und diese Stufen auch in der Welt vorausgesetzt werden und wir auch so sind, wie die Welt ist, dann können wir die Welt bis zu einem gewissen Grad erkennen. Wenn das nicht der Fall ist, können wir überhaupt nichts erkennen. Dann muss man sagen, wir projizieren nur auf eine dunkle Fläche, wir wissen nicht, was sich dahinter verbirgt, dann wäre Wissenschaft im Grunde auch unmöglich. Deswegen ist Wissenschaft eigentlich immer davon ausgegangen, dass es so etwas gibt. Ich will das nur nochmal in Erinnerung rufen. Also, Purushakara Yantra meint das Yantra vom kosmischen Menschen Damit ist in der, jetzt in westlicher Terminologie gesagt, dass die mikrokosmische Ebene, die Ebene des Leibs, des menschlichen Leibs, gleichzeitig den Kosmos spiegelt. Ich habe schon mal das Wort von Novalis erwähnt, von der Welt als einem Makroanthropos, als einem großen Menschen. Das ist nicht anthropomorph, naiv gedacht, als ob die Welt nun im Sinne irgendwelcher animistischen Vorstellungen ein großer Anthropos wäre. So ist es nicht gemeint. Es ist nur damit gesagt, dass alles, was die Welt als Ganzes bestimmt, auch im Menschen vorhanden ist. Und das kann man ja auch, wenn denn Logik überhaupt eine Geltung haben soll, auch logisch sich verdeutlichen. Wenn wir als Leib, Seele, Geistwesen Teile dieser Welt sind, in dieser Welt in irgendeiner Form integriert sind, dann muss sich in uns auch die Ordnung des Ganzen in irgendeiner Form widerspiegeln. Dann muss sie in gewisser Weise auch dort auffindbar sein. Und das ist im Grunde der Gedanke, der hier im Zentrum steht. Purushakara Yantra, Yantra des kosmischen Menschen. In uns sind diese Schichten, um mal nur bei diesen drei Schichten zu bleiben. Oder hier, normaler Kaya, Sambhoga Kaya und Dharma Kaya. Da wird ja noch ein H hinter dem B gesetzt. Doch, das ist, jetzt geht es nicht um die Schreibweise, das ist in den Büchern verschieden. Also Purushakara Yantra meint den kosmischen Menschen. Nun war ja in der Ankündigung dieser Vorlesung auch die Rede davon, dass dieses tantrische Universum, wie ich das genannt habe, eine gewisse Rolle spielt in der Bewusstseinsforschung. Ich will das versuchen zu erläutern. Wenn ich nicht vollkommen falsch liege, wenn ich eine gewisse Grundwahrnehmung habe für das, was sich im ausgehenden 20. Jahrhundert an geistigen Strömungen manifestiert, also wenn ich da nicht völlig falsch liege, dann würde ich sagen, dass das tantrische Universum in dem von mir skizzierten Sinne als eine archetypische Größe auch sukzessive und ganz langsam, aber doch stetig in das Bewusstsein auch einer glücklichen Anzahl von Menschen im Abendland einfließt. Das scheint etwas als ein großer, machtvoller Impuls wirksam zu sein. Das heißt nicht, dass nun die ganze komplexe Begrifflichkeit und dieses ganze System als ein solches einfach nun übernommen würde oder ob das auch nur sinnvoll wäre. Aber der Gedanke, dass das Universum als Ganzes wahrscheinlich nicht zersplittert ist in eine Vielzahl von Einzelteilen, die nichts voneinander wahrnehmen, registrieren, die total isoliert sind, separate Entitäten. Das scheint doch deutlich zu sein. Hier fließt etwas zusammen, unter anderem in der Lehre von den Hulons, von den Einheiten der Welt, die immer Teile sind und das Ganze sind. Der bekannteste Repräsentant heute ist Ken Wilber, obwohl der Begriff von anderen verwendet und auch ausformuliert worden ist, etwa Arthur Koestler, Schoenbeck und andere. Also die Lehre von den Holons des Kosmos ist ja eine Lehre eines Allzusammenhangs, einer Allverbundenheit, die man ja auch auf einer abstrakt-mathematischen Ebene in der Systemtheorie findet. Ich habe Ihnen das ja vor 14 Tagen versucht zu erläutern, dass ja die Systemtheorie, wenn man sie jetzt weiterführt, ja auch eine Lehre ist, die in gewisser Weise so eine Art Allverbundenheit postuliert, allerdings auf einer eher abstrakt-mathematischen Ebene. Und das, da möchte ich es nochmal betont herausstellen, dass man das unterscheiden muss. Es gibt grundsätzlich eine existenzielle Ebene und es gibt eine Modellebene, eine Theorieebene, auch eine abstrakt-mathematische Ebene. Das muss man einfach auseinanderhalten. Das ist nicht dasselbe. Man kann alle möglichen subtilen, mathematisch-logisch unterfütterten Modelle über die Welt zusammenbauen. Kann Computersimulationen machen, kann die kompliziertesten Dimensionen erfinden, mit denen sich dann irgendwie Voraussagen in der wirklichen Welt machen lassen. Das geschieht ja auch. Das hat mit existenzieller Dimension nichts zu tun. Man kann da natürlich sagen, gut, was ich mathematisch abstrakt berechnen kann, muss auch ontologisch irgendwie wirklich sein. Nicht, das ist die berühmte Ontologisierung. Sie mathematisieren einen Vorgang und behaupten dann, also sagen wir, sie erfinden eine bestimmte Art von Dimensionen, mit denen man rechnen kann, und sie sagen dann, die gibt es wirklich. Die sind einfach da, die Welt ist so. Das ist schwierig. Ein schwieriger Punkt, den Schritt in die Wirklichkeit dann zu vollziehen. Was ist dann von diesem Konstrukt die Wirklichkeit und was ist nur das Konstrukt? Das ist schwierig. Eine auch heiß umstrittene, ja schwierige erkenntnistheoretische Frage. Man muss sich das aber immer wieder vor Augen führen. Es geht primär im Tantrismus um die existenzielle Ebene. Und die existenzielle Ebene ist die Ebene der unmittelbaren Empirie, der Erfahrung. Das heißt, bestimmte Dinge sind einfach erfahrbar. Wenn man bestimmte Methoden praktiziert, kommt man zu ganz bestimmten Erfahrungen. Auch ohne, dass man nun genau diese Begriffe nehmen müsste oder dass man diese auch nur verstehen müsste. Man kann aber zu ganz bestimmten Erfahrungen kommen. Es geht um Empirie. Das ist was anderes. Also das muss man auseinanderhalten. Ich betone es mit einer gewissen Eindringlichkeit, weil in vielen Büchern diese Aspekte vermischt werden. Nicht? Da muss man ganz genau hinschauen, was ist gemeint. Wird da etwas ontologisiert, wie ich das nenne, also für wirklich erklärt, was Konstrukt ist, weil es funktioniert, weil es sich vielleicht auch technisch umsetzen lässt. Es gibt ja zig Beispiele dafür, oder wo sich auch Computersimulationen machen lassen und mittels derer dann auch Voraussagen. Auch das ist ja sattsam bekannt, aber es ist immer noch ein weiter Schritt zu sagen, das ist die Wirklichkeit. Sozusagen da draußen, in Anführungszeichen, so sind die Dinge. Also ich erfinde 11 Dimensionen, das gibt es in, es gibt Theorien, die das im Mikrobereich postulieren, aber wie sind sie wirklich da, wenn ich mit ihnen rechnen kann? Oder n-dimensionale Dimensionen in der Matrizengleichung der Quantenmechanik, das ist möglich. Das sind erstmal mathematische Hilfsmittel, Instrumente, und eine ganz andere Frage ist, ob das tatsächlich Weltstrukturen sind oder nur Geistkonstrukte. Aber selbst das, um das vielleicht noch verwirrender zu machen, ist auch, selbst wenn es nur geistige Konstrukte wären und der Mensch ja in diesem Ganzen drinsteckt, auch dann wäre es ja ein Teil der Welt, denn sie stammen ja aus dem menschlichen Gehirn, das ist ja klar, dann wären sie auch als Erfindungen zumindest seelisch-geistige Wirklichkeit. Gut, nach diesem Exkurs in die Erkenntnistheorie nochmal zurück auf diese Ebene, also eine essentielle Ebene. Und im ausgehenden Jahrhundert wird das wichtig, wird das Bewusstsein wichtig, werden Methoden wichtiger denn je, wie man in andere Bewusstseinszustände hineinkommen kann, auf vielfältigste Weise. Sei es mittels ganz bestimmter Meditationstechniken, Atemtechniken, traditioneller Techniken, mit bestimmter Beeinflussungen auch der Gehirnimpulse und Ströme, auch das ist möglich. Auf verschiedenste Weise scheint ein großer Impuls heute zu sein, das Bewusstsein nicht nur zu erkennen, sondern weiterzuentwickeln. Also ich müsste mich sehr täuschen, wenn das nicht tatsächlich ganz mächtig wäre und sich zunehmend auch ausbreitet. Und da spielt das sogenannte tantrische Universum eine zentrale Rolle. Auch wenn viele nicht unbedingt die tantrischen Texte kennen. Das müssen sie auch gar nicht kennen, weil es ein archetypischer Faktor ist. Ein Buch, was auf der Literaturliste drauf ist, ist im Herbst 97 erschienen, von Stanislav Grof, Kosmos und Psyche. Das ist also drauf. An den Grenzen menschlichen Bewusstseins. Und ich habe ja verschiedentlich hier in den letzten Jahren den Grof auch erwähnt, ein weltbekannter Psychiater, Arzt, Bewusstseinsforscher, eine eigene Praxis entwickelt, wie man an der Bewusstseinszustand hineinkommen kann. Ursprünglich LSD-Therapeut, habe mit Krebskranken LSD-Therapien gemacht, in den späten 60er, frühen 70er Jahren, NS-Kliniken. Ursprünglich stammt er aus Prag, also Tscheche, 15 Jahren schon im Rahmen des Ostblocks seine Nische gehabt und mit kranken Menschen LSD-Versuche gemacht. Das war damals möglich. Es wurde geduldet, sogar gefördert bis zu einem gewissen Punkt. Und Goff hat in diesem Buch an mehreren Stellen den Versuch gemacht, ohne dass das irgendwie sein Hauptthema wäre, den Begriff des Purushakara Yantra, den Begriff des kosmischen Menschen, reinzunehmen in diese Bewusstseinsforschung. Und er bezieht sich übrigens auch ausdrücklich auf dieses Buch von Mokkagi Kana über die Welt des Tantra. Meine herzliche Bitte, ich sehe es nicht. Wer es in den Händen hat, wird es mir zurückgeben. Zweimal ist es vorgekommen, dass Bücher hier verschwunden sind. Das wäre wirklich, das wäre nicht schade, wenn dieses Buch, was es nicht mehr gibt, hier verschwinden würde. Es hat hier vorne gelegen. Also, danke, wunderbar. Ich sage es einfach nur, ohne irgendeinen verdächtigen zu wollen. Es ist zweimal tatsächlich in den letzten 3 Jahren passiert. Es war einfach so, dass 2 Bücher verschwunden sind vom Tisch hier. Also das ist nicht böse, dass irgendeiner das bösartig mitnimmt. Das unterstelle ich überhaupt nicht. Aber einer blättert drin rum, guckt und dann... Also es ist nicht... Also bitte verstehen Sie es nicht falsch. Ich verdächtige niemanden. Aber ein Buch, was mir sehr wichtig war, ist mal hier wirklich abhanden gekommen. Auch ein Begriffsbuch. Ich habe das damals gesagt, ich muss das jetzt nicht nochmal hier sagen. Also, Groff bezieht sich auch auf Mokkagi Kana im Zusammenhang mit dem Purushakara Yantra. Und ich darf mal das Ihnen paraphrasieren und auch einen Teil hier vorlesen. Er sagt, dass in bestimmten Grenzzuständen des Bewusstseins, wie immer diese erreicht werden, ob mit psychoaktiven Substanzen, ob mit bestimmten Atemtechniken, ob mit Brain Machines und was immer, also in irgendeiner Form jeweils anderen Bewusstseinszuständen, dass also in diesen Bewusstseinszuständen immer wieder als eine Grundfigur das Purushakara Yantra auftaucht, nicht als Bild, wie es in der asiatischen Tradition erscheint, aber als Prinzip, als Grundprinzip, dass der Einzelne in diesen Bewusstseinszuständen seine Egoität, seine körpergebundene Relativität überschreiten kann und dann Erfahrungen machen kann, die über diese Egoität und über seine eigene Leiblichkeit hinausgehen. Ich betone, Erfahrungen machen kann, nicht darüber theoretisieren. Es ist das eine zu sagen, alle Menschen sind verbunden oder bestimmte Gruppen von Menschen sind verbunden oder sollten verbunden sein oder es sollte eine ökologische Ethik geben, wofür es ja gute Gründe gibt. Das ist das eine. Man kann das postulieren, man kann das theoretisch plausibel machen, das wird man schnell einsehen, dass das sinnvoll ist. Eine andere Frage ist, das wirklich zu erfahren, außerhalb des theoretischen Postulats. Und darum geht es. Es geht also um bestimmte Erfahrungen, die bestimmte Bewusstseinstechnik vorausgesetzt möglich sind. Ich zitiere mal Stanislav Grof aus dem Buch Kosmos und Psyche über Purushakara Yantra in diesem Kontext. Im Weltbild der tantrischen Wissenschaft, schreibt Grof, wird das Verhältnis zwischen dem Kosmos und dem menschlichen Organismus nicht als bloße Metapher oder gedanklicher Notbehelf begriffen. Alte tantrische Schriften erklären, dass der menschliche Körper buchstäblich ein Mikrokosmos sei, der den gesamten Makrokosmos widerspiegele und in sich fasse. Wenn man den eigenen Körper und die eigene Seele gründlich erforschte, bekäme man dadurch die Erkenntnis sämtlicher Erscheinungswelten, Bezug Mokkagi Kana, dieses Buch über Tantra. Grafisch wird es im Purushakara Yantra dargestellt, dem Bild des kosmischen Menschen. In dieser Figur befindet sich die materielle Welt, in der wir leben, im Bereich des Bauches, ist also eine Aufteilung, ganz bezogen auch auf dieses System entlang der Vertikalachse des Körpers. In dieser Figur befindet sich die materielle Welt, in der wir leben, im Bereich des Bauches, der obere Teil des Körpers und der Kopf enthalten die verschiedenen himmlischen Bereiche und im Unterleib und in den Beinen liegen die Unterwelten. Der Buddha beschreibt das Verhältnis zwischen dem Körper und der Welt mit den Worten, Zitat, er zitiert aus einem Text, dem er nicht geläufig ist, ich weiß nicht, wer das wert, es wird nicht angegeben. Wahrlich, ich sage euch, in diesem klafterhohen Körper liegt die Welt. Und das Entstehen der Welt und das Vergehen der Welt. Zitat Ende. Zitat in Zitat. In der Kabbala erscheinen die 10 Sephirot, archetypische Prinzipien, die verschiedene Stufen der göttlichen Emanation darstellen, als der göttliche Leib des Atman, Adam Katmon, mit Kopf, Armen, Beinen und Geschlechtsorganen. Der menschliche Körper ist eine winzige Nachbildung dieser Urgestalt. Das ist ja eine abendländischen, sagen wir mal, eher apokryphen Entwicklung. Und Tradition, die Vorstellung lebendig, dass Adam Katmon, das findet sich bis in, wenn ich es richtig weiß, bis in die Anthroposophie hinein. Der menschliche Körper ist eine winzige Nachbildung dieser Urgestalt. Ähnliche Vorstellungen finden sich auch im Gnostizismus, in der hermetischen Tradition und anderen mystischen Systemen. Also hermetische Tradition meint die auf den legendären Hermes Trismegistos zurückgehende Strömung. Das bezieht sich auf Texte, die aus dem 2., 3. nachchristlichen Jahrhundert stammen, von denen aber angenommen wurde in der Renaissance, dass sie uralt seien. Man hat erst im 17. Jahrhundert dann entdeckt, dass die Texte viel jünger sind. Man glaubte, dass es uralte Texte sind. Noch Newton übrigens sah sich in dieser hermetischen Tradition, hielt diese Texte auch für uralt. Diese von verschiedenen esoterischen Überlieferungen vertretene tiefe Verbindung zwischen dem individuellen menschlichen Organismus und dem Kosmos hat Ausdruck gefunden in den berühmten Sprüchen wie oben, so auch unten oder wie außen, so auch innen. Und das ist nun genuin tantrisch, das habe ich ja schon vor einer Woche versucht zu verdeutlichen. Die Beobachtungen der modernen Bewusstseinsforschung haben neues Licht auf diese alte mystische Vorstellung geworfen, die vom Standpunkt der materialistischen Wissenschaft aus völlig absurd erscheint. Muss man nicht diskutieren vom Materialismus aus. Jedenfalls wir gemeinhin praktiziert, sind diese ganzen Themen und Fragen der Form vollkommen unsinnig. Das ist einfach intellektuelle Spielerei, mehr nicht. Die transpersonale Psychologie hat entdeckt, dass es in holotropen Zuständen möglich ist, jetzt wichtig, die Identität, also dass es in holotropen, das heißt in solchen grenzüberschreitenden Zuständen möglich ist, also das ist erfahrbar, kein Konstrukt, keine Theorie, die Identität mit fast jedem Aspekt der physischen Realität aus Vergangenheit und Gegenwart, wie auch mit verschiedenen Aspekten anderer Dimensionen des Seins zu erfahren. Ein ungeheurer Satz, wenn man den mal klar macht, dass die transpersonale Psychologie entdeckt hätte, behauptet Kroff, dass in diesen Grenzzuständen tatsächlich Identitäten aufscheinen mit Aspekten der physischen Realität ganz weit weg, irgendwo da draußen. Pflanzen, Tiere, Organismen, Materie und auch was die Zeit betrifft und mit ganz anderen Dimensionen des Seins. Sie hat bestätigt, dass der gesamte Kosmos auf geheimnisvolle Weise der Psyche eines jeden von uns eingeschrieben ist und in der tiefen systematischen Selbsterforschung zugänglich wird. Also sehr weitreichende Behauptung von Kroff. Man kann ihm das abnehmen, ein Mann, der 40 Jahre auf diesem Gebiet forscht. Ich kenne keinen Menschen dieser Erde, der heute lebt, der ein so gewaltiges Erfahrungsmaterial gesammelt hat, was veränderte Bewusstseinszustände betrifft. Ich kenne niemanden mit einem solchen ungeheuren Fundus an Material, was er gesammelt hat, angefangen von seinen Forschungen mit LSD noch im Prag, im real existierenden Sozialismus. Und dann später in den 60er Jahren in Amerika und dann über die verschiedenen Atemtechniken, die er entwickelt hat, bis heute, dargelegt in 10, 12 grundlegend wichtigen Büchern. Das ist das letzte Buch hier von Kroff, eine Art Resümee seiner jahrzehntelangen Arbeit. Also wer, wie immer man nun dazu steht oder wie viel Skepsis man da an den Tag legt oder wie viel Zurückhaltung man da zeigt, wenn man sich interessiert für diese Frage der Bewusstseinsbreite, des Bewusstseinsspektrums, nicht in einem theoretisch-philosophischen Sinne, da ist sozusagen Ken Wilber der Spezialist. Das findet man bei Groff weniger. Er ist kein Philosoph, will es auch nicht sein. Aber in einem erfahrungsmäßigen Sinne, im Sinne des Erfahrungsmaterials, dann sind die Bücher von Groff unverzichtbar. Und nicht nur dieses hier. Also man muss da unterscheiden zwischen der philosophisch-theoretischen Durchdringung. Da ist Ken Wilber wahrscheinlich einzigartig heute, soweit ich das sehen kann, und der praktisch-erfahrungsmäßigen Dimension. Und da scheint mir, wenn ich das richtig sehe, Groff einmalig zu sein. Es gibt auch andere, sie stehen nicht alleine da, aber da die Breite des Materials ist immens. Und man hat schon große Schwierigkeiten, wenn man jetzt im Sinne der traditionellen Medizin und Psychiatrie und Psychologie das alles nur als pathologisch abstempelt, hat man schon arge Schwierigkeiten, wenn man das tut. Und man muss dann schon alle möglichen, sagen wir mal, geistigen, akrobatischen Kunststücke vollführen, um die Erfahrungsdimensionen, die da aufscheinen, als pure Pathologie zu interpretieren. Natürlich spielen in diese Zustände immer auch pathologische Momente hinein, das ist klar. Also wenn ein, nehmen wir mal an, ein rational orientierter Abendländer, der nun getrieben von den Bedürfnissen anderer Bewusstseinszustände zu erlangen, bestimmte Übungen macht, dann kann das nicht nur hochgefährlich sein, wenn er es nicht integrieren kann, er kann auch in Zustände reinkommen, die eben vollkommen fremdartig, ja, unheimlich, gespenstisch sind, dann wird er aber genau hingucken müssen, was da aufscheint. Aber es gibt in diesem Material, was Groff hier und in anderen Büchern darstellt, eine Fülle von Beispielen, dass es tatsächlich möglich ist, mit dem Bewusstsein in diesen Grenzzuständen in Schichten reinzukommen, die normalerweise gar nicht bewusstseinsfähig sind. Zum Beispiel in die gesamte Binnenstruktur des Körpers, sämtliche Organe, oder auch in die Innenstruktur anderer Menschen oder von Pflanzen, Tieren, von Materie und so weiter. Also, was auch im tantrischen Zusammenhang immer wieder behauptet wird. Also, wenn man die tantrischen Schriften liest, dann ist das ja sozusagen fast selbstverständlich, dass das möglich ist. Aber man würde jetzt nicht sagen, naja, gut, das wird behauptet. Da wird zwar gesagt, das seien erfahrbare Zustände, aber man ist ja doch als aufgeklärter, rationaler Europäer oder Abendländer davon sehr weit weg. Und hat eine gesunde Skepsis, erstmal stimmt das dann, ist das nicht eine andere Kultur und sind wir nicht auf einer ganz anderen mentalen Ebene und so weiter. In holotropen Bewusstseinszuständen schreibt Groff an anderer Stelle in diesem Buch, ob sie nun spontan auftritt, also holotrop meint auf das Ganze gerichtet. Holon, holotrop, im Gegensatz zu hylotrop, auf die Materie, auf das Einzelne gerichtet. Ist aber jetzt nicht so wichtig, der Begriff. In holotropen Bewusstseinszuständen, ob sie nun spontan auftreten oder von den alten und neuen bewusstseinsverändernden Techniken hervorgerufen werden. Also es lässt er offen, egal wie es entstanden ist. Ist es möglich, die individuellen Grenzen des verkörperten Selbst in mancherlei Weise zu transzendieren? Was natürlich bis zu einem gewissen Grade, um den Bogen zu spannen, zu dem, was ich vorhin gesagt habe, ohnehin kann, auf der Ebene des, dessen, was Johannes Hannes den medialen Logos nennt. Jeder, der denkt, der Logik betreibt, der argumentiert, bewegt sich natürlich schon im Grunde auf einer Trans-Ego-Ebene. Das ist klar. Diese Erfahrungen bieten uns die Gelegenheit, zu anderen Menschen, Menschengruppen, Tieren, Pflanzen oder sogar anorganischen Elementen der Natur und des Kosmos zu werden. Momenthaft zu werden und damit die Innenperspektive dessen zu erfahren. Das müsste möglich sein, wenn Purushakara, Yantra, wenn der kosmische Mensch in diesem Moment überhaupt existiert, müsste es möglich sein. Also wenn man das akzeptiert, dass das möglich ist, müsste man im Prinzip auch akzeptieren, dass jede Facette des Kosmos im Menschen auffindbar ist. Dazu muss er sozusagen sein Zimmer gar nicht verlassen, jetzt mal ganz übertrieben gesagt. Das könnte er sozusagen durch reine Selbstintrospektion erfahren. Dabei stellt die Zeit offenbar kein Hindernis dar. Wichtig, Zeit kein Hindernis dar. Und können vergangene und zukünftige Ereignisse genauso leicht erfahrbar werden, wie etwas, das in der Gegenwart geschieht. Nun, das ist heute sehr populär in der Szene, die Rede von sogenannten Zeitreisen, wird auch sehr leichtfertig, finde ich, darüber geredet. Das Ganze ist schon erstmal von einer Dimensionalität, die einem das Schwindeln, die einem das Schwindeln ankommen lassen kann. Und man sollte da schon auch eine gewisse Zurückhaltung walten lassen. Ich will das mal auf sich beruhen lassen, aber es geht hier gar nicht mal so sehr um Zeitreisen in einem technisch-ufologischen Sinne, sondern es geht hier mehr um eine Erfahrung einer vergangenen Zeitstufe in einem anderen Bewusstseinszustand. Ob das dann als Zeitreise gelten darf oder kann, sei dahingestellt, das muss gar nicht der Fall sein. Darauf will ich jetzt gar nicht eingehen, weil es auch eine Fülle von logischen und erkenntnistheoretischen Fragen aufwirft, wenn das möglich sein sollte. Nicht? Es gibt ja einige Physiker und einige extremen Überlegungen, denen das auch als möglich hingestellt wird. Auch da ist wieder die Frage der Ontologie. Das ist als Konstrukt möglich, ist es aber auch ontologisch möglich, ist eine andere Frage. Derartige Erfahrungen vermitteln sehr überzeugend die Erkenntnis, dass alle Grenzziehungen in der materiellen Welt illusorisch sind. Nicht, dass sie nicht empirisch da sind. Es gibt diese Grenzen. Das ist ja klar. Es verschwimmt ja nicht alles. Aber es sind keine absoluten Grenzen. Dass alle Grenzziehungen in der materiellen Welt illusorisch sind und das gesamte Universum, wie wir es kennen, in seinen räumlichen wie auch zeitlichen Aspekten ein einheitliches Netz, zum Teilbegriff der Systemtheorie, von Ereignissen im Bewusstsein ist. Es wird sehr deutlich, dass der Kosmos keine gewöhnliche materielle Schöpfung ist, sondern eine Schöpfung der intelligenten kosmischen Energie, sagt er hier, oder des universalen Geistes. Also diese beiden Ebenen angesprochen sind, Sambhogakarya und Dharmakarya. Diese Erfahrungen entschleiern somit das immanente Göttliche, Deus sive natura, die berühmte Formel von Spinoza, Gott oder die Natur. Das heißt Gott, wie er sich in der und als die Erscheinungswelt manifestiert. Sie enthüllen auch, dass wir im Grunde umfangsgleich mit dem gesamten Netz der Schöpfung und mit allen seinen Teilen sind. Das heißt, die Trennung, die gestalthafte Abgrenzung ist eine relative Wirklichkeit. Relative Wirklichkeit, aber keine absolute Wirklichkeit. Kann transzendiert werden. Darum geht es. Es geht also nicht darum, zu sagen, dass diese Grenzen nicht existieren. Das wäre absurd. Diese gestalthaften Grenzen existieren. Sie können transzendiert werden in bestimmten Bewusstseinszuständen, aus denen man natürlich wieder zurückkommt in den Normalzustand. Das ist klar. Man muss diese Zustände dann integrieren. Man kann nicht auf dieser Ebene weiterlaufen. Das ist auch wichtig. Ist ja auch ein psychologisches Integrationsproblem dann. Derartige Erfahrungen, solche transpersonalen Erfahrungen verändern unsere Auffassung vom Wesen der alltäglichen materiellen Wirklichkeit drastisch. Doch andere machen Seinsdimensionen sichtbar, die normalerweise unserer Wahrnehmung völlig verborgen sind. Derartige Erfahrungen führen deutlich vor Augen, dass die kosmische Schöpfung nicht auf unsere materielle Welt begrenzt ist, sondern sich auf vielen verschiedenen Ebenen und in vielen Dimensionen manifestiert. Ähnlich beschränkt sich die Möglichkeit von Vereinigungserfahrungen nicht auf den materiellen Bereich, sondern erstreckt sich auf andere Gefilde. Wir können somit die Bewohner der archetypischen Regionen nicht nur sehen und kennenlernen, wir können richtig gehen mit ihnen verschmelzen, zu ihnen werden. Mehrfach schreibt auch Kauf, dass diese jungschen Archetypen in diesen Zuständen erfahrbar wären. Er sagt das nicht, er behauptet es nicht, hat theoretische Überlegungen, hat tausende von Beispielen seiner Patienten und Menschen, mit denen er arbeitet, aufgrund derer her zu solchen Aussagen kommt. Das muss man sagen. Kopf ist kein Philosoph, das ist das Ausdruck, im Gegenteil. Ja, das Denken ist in dem engeren Sinne, philosophisch gesehen, gar nicht sein Metier. Also, derartige Erfahrung führen deutlich vor Augen, dass die kosmische Schöpfung nicht auf unsere materielle Welt begrenzt ist, sondern sich auf viele verschiedene Ebenen in vielen Dimensionen manifestiert. Die Erfahrung des immanenten Göttlichen offenbaren die Heiligkeit der Alltagswirklichkeit, das ist dann die Rückspiegelung auf das Alltägliche, und die Einheit auf dem Grund der materiellen Welt, die für einen naiven Betrachter aus isolierten Objekten zu bestehen scheint. Ich habe Ihnen das ja erläutert vorige Woche, dass ein Zentralgedanke auch im Tantrismus die Einheit ist. Nicht nur die Einheit im Sinne der geschlechtlichen Vereinigung, des Männlichen und des Weiblichen, die Vereinigung im Geschlechtsakt, sondern auch die Vereinheitlichung, die Verinnerlichung dieser Welteinheit überhaupt. Indem sie erweisen, dass alle Grenzen innerhalb der materiellen Welt willkürlich sind. Das als Formulierung finde ich ein bisschen zu scharf formuliert, weil ganz so willkürlich kann es nicht sein, weil diese Gestalten in ihrer klaren Abgrenzung, auch so wie sie sind, einen guten Sinn haben müssen. Also das Wort Willkür finde ich etwas zu stark an der Stelle, weil es den Eindruck erweckt, als ob man das eben mal so wegwischen könnte. Das kann man nicht. Es geht auch aus dem Kontext hervor, dass das nicht möglich ist. Insofern, also Willkür, würde ich sagen, mit einer gewissen Einschränkung. Dass alle Grenzen innerhalb der materiellen Welt willkürlich sind, oder ich würde sagen, nur eine relative Wirklichkeit haben, machen diese Erfahrung deutlich, dass wir alle mit dem gesamten Feld der Raumzeit und letztlich mit der kosmischen Schöpfungsenergie selbst wesensidentisch sind. Womit man wieder bei diesem Punkt angelangt ist, wenn ich versucht habe zu verdeutlichen, dass der tantrische Prozess den Verdichtungsprozess der Welt sozusagen umgekehrte Richtung vollzieht. Also aus dem grobstofflichen zurück hinauf ins feinstoffliche, während der Weltprozess in die andere Richtung geht. Man findet übrigens ganz ähnliche Gedanken auch im tibetischen Buddhismus. Etwa im Bardo Tödo, da wird das auch gesagt, dass zum Beispiel im Akt des Sterbens der gegenteilige Prozess sich vollzieht. Eine zunehmende Ablösung vom Nirmanakaya, Sambhogakaya, schließlich eine erwünschte Vereinigung mit dem Dharmakaya oder Rückfall zurück. Fließen wieder in die Materie im Sinne einer neuen Reinkarnation. Also diese Figuren gibt es, fast möchte ich sagen, in allen relevanten esoterischen Systemen. Und da hat man jetzt die Brücke zum Tantrischen. Also, das wollte ich Ihnen in kurzer Form oder auch nicht kurzer Form darstellen. Diese Zusammenhänge bestehen, das ist ein offener Prozess. Das ist nicht so, dass man nun sagen könnte, das wäre nun ganz naiv. Wir haben jetzt diese Bewusstseinsforschung, wir haben das große Material und der Tantrismus sei sozusagen dadurch bewiesen. Das wäre zu weitgehend. Aber wir haben zumindest so viel mittlerweile lernen können, wenn man sich dann der Sache überhaupt öffnet, dass das Bewusstseinsmöglichkeiten sind, die im Prinzip jedem zugänglich sind und keine theoretischen Konstrukte. Das ist wichtig, dass man das begreift. Dass es möglich, dass es erfahrbare Stufen sind, auch wenn man denen ganz andere Begriffe gibt. Dass man da nicht eine philosophisch-intellektuelle Auseinandersetzung betreibt, was man ja auch tun kann. Das kann man ja machen. Man kann ja den Tantrismus als wunderbares Denkmodell begreifen und ihn verbinden oder konfrontieren, zum Beispiel mit anderen kosmologisch-physikalischen, mathematischen Modellen. Kann man machen. Das wäre dann rein intellektuell. Ein intellektuelles Spiel, hochinteressant auch, ich will im Grunde da nichts dagegen sagen, bis dann ist eine andere Ebene. Dann bewegt man sich nur auf der Mentalebene. Dann kann man das nur auf der Mentalebene abhandeln, nicht auf der Erfahrungsebene. Genauso wie man mental, intellektuell reden kann über Sexualität, was man sich angelesen hat oder was man denkt, wie sie sein müsste, ohne dass man sie real wirklich praktiziert oder erlebt oder in der Tiefe durchdrungen hat, kann man machen. Wie sinnvoll das dann ist, ist eine andere Frage. Hier geht es tatsächlich um empirische Dimensionen. Insofern ist es eine Erfahrungswissenschaft. Es ist kurz vor acht. Ich würde sagen, dass wir gleich noch ein bisschen in die Fragen gehen, wenn Sie mögen.